Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. This is love, the Apostle John continues. Das ist Liebe, fährt der Apostel Johannes fort. He loved us long before we loved him. Er hat uns geliebt, lange bevor wir ihn liebten. It was his love, not ours. Es war seine Liebe, nicht unsere. The definition of love is very simple. Die Definition von Liebe ist ganz einfach. You didn't do anything and you were loved. Du hast nichts getan und wurdest geliebt. That's what Paul says, that this is love. So definiert Johannes Liebe. Do you remember when I told you that John always brings this perfect balance between we love, we love, we love, we love? Erinnerst du dich, als ich dir sagte, dass Johannes immer diese perfekte Balance zwischen wir werden geliebt und wir lieben herstellt? Wir werden geliebt und wir lieben. Wir werden geliebt und wir lieben. And now John again puts the emphasis on the definition of love is not how much you love, but how much you have been loved. Nun legt den Schwerpunkt erneut auf die Definition von Liebe, nämlich, dass es nicht darum geht, wie viel du liebst, sondern wie viel du geliebt wurdest. I really like this statement here. Mir gefällt diese Aussage hier wirklich gut. That he loved us long before we loved him. Dass er uns schon liebte, lange bevor wir ihn liebten. You didn't love him until you actually got saved, because you didn't really know him before. Du liebst ihn erst, seit du gerettet wurdest, weil du ihn vorher nicht kanntest. Long before that, he already loved you. Und lange davor hat er dich bereits geliebt. Do you know when he loved you? Weißt du, wann er dich bereits geliebt hat? Before he said, let there be light. Bevor er sagte, es werde Licht. Before he created the world. Bevor er die Welt schuf. We have been chosen in him, in love, before the foundation of the world. Wir wurden in ihm, in Liebe, vor der Gründung der Welt auserwählt. We must never lose sight of this important definition of love, that it all started with him. Wir dürfen diese wichtige Definition von Liebe nie aus den Augen verlieren, dass alles mit ihm begann. I believe that one of the greatest temptations of the devil, ich glaube, dass eine der größten Versuchungen des Teufels darin besteht, is to make people proud. And I tell you why I believe that. Menschen stolz zu machen. Und ich sage dir, warum ich das glaube. Because that's what got the devil into trouble and got him thrown out of heaven. Denn genau das brachte den Teufel in Schwierigkeiten und führte dazu, dass er aus dem Himmel geworfen wurde. He wanted to be the brightest and wanted to be on the throne. Er wollte der strahlendste sein und auf dem Thron sitzen. And he knows how destructive pride is. Und er weiß, wie zerstörerisch Stolz ist. Why am I saying this? Warum sage ich das? Because if we don't constantly make ourselves aware of love starts with God, not with us. Wenn wir uns nicht ständig bewusst machen, dass die Liebe bei Gott beginnt, nicht bei uns. There is a great danger that we are proud on how loving we have become. Besteht die große Gefahr, dass wir stolz darauf werden, wie liebevoll wir geworden sind. There are people who are so humble that they are proud of it. Es gibt Menschen, die so demütig sind, dass sie stolz darauf sind. I've known people who actually they work very hard to love. Ich kenne Menschen, die sehr hart daran arbeiten zu lieben. And now because they've worked so hard to love, they think that it's not their achievement. Und weil sie so hart daran gearbeitet haben zu lieben, denken sie, dass es ihr Verdienst ist. But remember what John says here. Erinnere dich jedoch daran, was Johannes hier sagt. It's not your love, it's his love, my dear friend. Es ist nicht deine Liebe, es ist seine Liebe, mein lieber Freund. Can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? Do you really think that you have the capability in yourself as a human being? Glaubst du wirklich, dass du als Mensch die Fähigkeit hast? To love in such a way that you even love your enemies, people who hate you? So zu lieben, dass du sogar deine Feinde mit einschließt, Menschen, die dich hassen? Of course you don't. Natürlich nicht. Therefore, if you forget that it's all about him and his love for you and it started with him. Wenn du also vergisst, dass es nur um ihn und seine Liebe zu dir geht und dass alles mit ihm begann. First of all, you're going to run out of love because your human love has limits. Wird dir die Liebe ausgehen, weil deine menschliche Liebe Grenzen hat. So then you only love with a human love. That means as long as people give you something back, you can love them too. Dann wirst du nur mit menschlicher Liebe lieben. Das heißt, solange die Menschen dir etwas zurückgeben, kannst du sie auch lieben. But there is another problem. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. That you will put push yourself hard and force yourself and make yourself to love people. Du wirst dich selbst stark unter Druck setzen und dich dazu zwingen, Menschen zu lieben. And then you will be proud of every little achievement that you've gained. Und dann wirst du stolz auf jede noch so kleine Errungenschaft sein, die du erreicht hast. And the Bible tells us that God resists the proud. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Stolzen widersteht. Therefore, no Christian should ever forget that love always started with God. Deshalb sollte kein Christ jemals vergessen, dass die Liebe immer mit Gott begonnen hat. When I spend my time with Jesus every morning, wenn ich jeden Morgen meine Zeit mit Jesus verbringe, I always spend a lot of focus on how deeply he loves me and just thanking him for that. Konzentriere ich mich immer sehr darauf, wie sehr er mich liebt und danke ihm einfach dafür. One day I had this kind of, I guess it was kind of a revelation. Eines Tages hatte ich eine Art Offenbarung, würde ich sagen. It was so impacting that I said to the Lord, Lord, I never want to forget this experience. Es war so beeindruckend, dass ich zum Herrn sagte, Herr, ich möchte diese Erfahrung nie vergessen. I had the understanding of my own depravity. Ich erkannte meine eigene Verderbtheit. And then at the same time I had that understanding how deeply I'm loved. Und gleichzeitig wurde mir klar, wie sehr ich geliebt werde. If we always remember that without him we are all hopelessly lost people. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir ohne ihn alle hoffnungslos verloren sind. Not one of us is better than the other. Keiner von uns ist besser als der andere. There is no one that does good, the Bible says, not even one. Da ist niemand, der Gutes tut, heißt es in der Bibel, nicht ein einziger. We all went our own ways, the Bible says. Wir alle gingen unsere eigenen Wege, heißt es in der Bibel. We need to keep reminding ourselves how lost we have been without Jesus and his deep love for us. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wie verloren wir ohne Jesus und seine tiefe Liebe zu uns gewesen wären. And then at the same time we need to keep meditating on how deeply we are loved even in our depravity. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder darüber meditieren, wie sehr wir geliebt werden, selbst in unserer Schlechtigkeit. And that it all started with him and nothing started with us. Und dass alles mit ihm begann und nichts mit uns. And as we keep this cycle going that always remember it wasn't my love, it was his love. Wenn wir diesen Kreislauf aufrechterhalten, indem wir uns immer daran erinnern, es war nicht meine Liebe, es war seine Liebe. Then we cannot be proud of us when we learn to love people, because it's not our love, it's God's love through us. Können wir nicht stolz auf uns werden, wenn wir lernen, Menschen zu lieben, denn es ist nicht unsere Liebe, sondern Gottes Liebe durch uns. I live with this awareness that if the love of God would be taken out of my life and the grace of God would be taken from me, you don't want to spend a day with me. Ich lebe mit dem Bewusstsein, dass, wenn man die Liebe Gottes aus meinem Leben weglassen und mir die Gnade Gottes entziehen würde, du keinen Tag mit mir verbringen wollen würdest. But if you feel loved by me, it's because it's not my love, it's his love. Und wenn du dich von mir geliebt fühlst, dann liegt das daran, dass es nicht meine Liebe ist, sondern seine Liebe. But yet there is another implication to this. Doch da gibt es noch eine weitere Bedeutung. Even if you have naturally speaking been the most unloving person, selbst wenn du natürlich gesprochen die liebloseste Person warst, you can still be the most loving person because it's not your love, it's his. Kannst du immer noch die liebevollste Person sein, denn es ist nicht deine Liebe, sondern seine. Look what God says. Schau, was Gott sagt. This is love. Das ist Liebe. That he loved us long before we loved him. Er hat uns geliebt, lange bevor wir ihn liebten. And it's his love, not ours. Es war seine Liebe, nicht unsere. See you tomorrow. Bis morgen.